mein letztes Cent. Bist aus Blut für meine Gang. Bitte für mich, dass ich nicht in der Hölle brenn. Vergib mir, Herr, Shaitan hat uns krank gemacht. Blaulicht zirkuliert in meiner Nachbarschaft. Alles dreht sich hier um Cash. Das weißt du selbst. Glaubst du, deine Ma hätt nicht auch gern einen weichen Pelz? Bricht es nicht dein Herz, wenn sie ständig Lumpen trägt? Kein Wunder, dass dein Vater vor die Hunde geht. Exklusive Stretch-Limousine, Augen, die leuchten wie Vegas bei Nacht. In 60 Sekunden einen Fehler gemacht, Leben gefickt auf 10 Jahre Knast. Urteil gesprochene Mama, die weint, der Staatsanwalt lacht, dein Vater, der schreit, die Zelle ist kalt, dein Junge bereut. Ich will euer Geld, warum wundert ihr euch? Mein letztes Cent, bist aus Blut für meine Gang. Bitte für mich, dass ich dich in der Hölle brenn. Vergib mir, Herr, Shaitan hat uns krank gemacht. Blaulicht zirkuliert in meiner Nachbarschaft. Mein letztes Hemd, bist aus Blut für meine Fam. Bitte fühl mich, dass ich dich in der Hölle brenn. Vergib mir, Herr, Leben hat uns krank gemacht. Blaulicht zirkuliert in meiner Nachbarschaft. Wer ist dein Vorbild? Sag, wie lautet die Formel? Der Teufel grinst und winkt vergnügt von seiner Pforte. Gestatten Sie mir bitte, dass ich mich kurz vorstell. Leben fickt uns alle, die Welt ist ein Bordell. Jeder meint es gut mit dir, doch wer von euch kennt die Wut in mir? Ich hab nichts mehr zu verlieren, diese Welt ist so krank, dass dein Blut gefriert. Spar dir deine weisen Worte, ich kenn genug von deiner Sorte. Ihr predigt, ihr seid das Salz der Erde, doch euch sind ihr alle nur falsche Werte. Woher der Hass? Sag mir doch, wo willst du hin? Glaubst du, deine Goldplatte macht dich hier zum King? Hand aufs Herz, glaubst du, dieser Junge lügt? Keine Lüge hier auf Erden blieb je ungesühnt. Mein letztes Cent, bist aus Blut für meine Gang. Bitte für mich, dass ich dich in der Hölle brenn. Vergib mir, Herr, Shaitan hat uns krank gemacht. Zirkuliert in meiner Nachbarschaft. Mein letztes Cent.